Fisches Rand und Schlangen, die Bauern tot. Die Rauben auch ein Mägdelein und sie hat mit dem Anschreien Not. Ohne Hunde, so rot, ohne Hunde, so schlecht, ohne Hunde, so rot wie das Blut. Rote Hunde, sei der, sind dir wen. Rote Hunde, sei dein sterbliches Wesen. Fallen über die Feinde her und blühe, blutet hat nicht mehr Glück. Ihr träumt bei dem Mai so schwer. Ohne Hunde, so rot, ohne Hunde, so schön, ohne Hunde, so rot wie das Blut. Rote Hunde, sei der, sind dir weh. Rote Hunde, sei dein sterbliches Wesen. Rote Hunde, sei dein sterbliches Wesen.